flauschigen Nacht, es leuchten die Sterne, ich hab dich gerne, nur dich, dich allein. Schön ist die Nacht, am Himmel erwacht der strahlende Mond, die Liebe sich lohnt für ein Glück, nur zu zweit. Schön ist erst die Welt, seit ich dich sah. Sehnsucht, die noch quält, bringt uns das Glück und die Liebe so nah. Ja, schön ist die Nacht, die lauschige Nacht, es leuchten die Sterne, ich hab dich gerne, nur dich.